Deutschlandradio Kultur. Wie groß sind eigentlich Riesen? Das ist wohl unterschiedlich, würde ich sagen. Ich bin euer Christian und begrüße euch herzlich zum Kakadu-Hörspieltag, bei dem es heute auch um Riesen geht. Ui, da kommen schon welche. Die sind aber wirklich riesig. Naja, das müssen sie ja auch sein. Und kräftig sehen die aus. Riesenkräfte haben sie. Schade eigentlich, dass sich Menschen und Riesen nicht so gut verstehen. Früher war das mal anders. Aber heute, ich suche mal lieber Deckung, bis sie vorüber sind. Puh, jetzt sind sie vorbei, die Riesen. Mit denen muss man ja immer und überall rechnen. Ein Riese namens Tenchel soll zum Beispiel die Felsen gesprengt haben, die das Flusswasser des Rheins zwischen Schwarzwald und Vogesen aufstauten. Und auch im Brandenburger Land gibt es Riesen. Da fließt zwar nicht der Rhein, aber dafür die Havel. Und das Brandenburger Havelland ist überall bekannt aus dem berühmten Gedicht von Theodor Fontane, das ihr vor unserer Riesengeschichte von Donata Höfer hört. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, wisst du ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Lüttern, komm an Röwe, ich heb ne Birn. So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit, da sagte von Ribbeck, ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht sangen, Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten, das Herze schwer, hey, stot nu, wer gibt uns nun ne Bär? So klagten die Kinder. Das war nicht recht. Sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der Neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der Alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als um eine Birn ins Grab er bat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sprost heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume, wisst ihr ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, Lüttern, komm an Röfer, ich gäf dir ne Bären. So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn, gehen wir in den Garten, schütteln wir die Birn. Schüttel ich die Großen, schüttel ich die Klein. Wenn das Säcklein voll ist, gehen wir wieder heim. Lauf doch nicht so schnell, spannenlanger Hans. Ich verliere die Birnen und die Schuh noch ganz. Trägt ja nur die kleinen nudeldicke Dirn. Und ich schlepp den schweren Sack mit den großen Birnen. Spannenlang ist der Hansel. Also Riesen sind auf jeden Fall noch größer. Das sagt jeder, der schon mal einen gesehen hat. Okay, heutzutage sieht man sie auch im Brandenburger Land. Nur noch ganz, ganz selten. Man muss schon viel, viel Glück haben. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da war die Anwesenheit von Riesen noch ganz selbstverständlich. Wie in diesem Hörspiel hier. Der Riese auf dem Kiekeberg. Ein Hörspiel von Carmen Blasejewski, frei nach der gleichnamigen Sage aus der Mark Brandenburg. In alter Zeit wohnten, wie viele Sagen erzählen, über die Mark verstreut die Riesen. Es heißt, sie seien so groß und stark gewesen, dass sich der eine oder der andere von ihnen in das weitflächige Sumpf- und Moorgebiet hineingewagt haben soll, noch bevor es je eines Menschen Fuß betreten hatte. Auch sollen die Riesen immer wieder versucht haben, das Luch mit Sand zuzuschütten. Und wenn es auch nicht gelang, so sind doch immerhin verschiedene Erhebungen von solchem Ausmaß entstanden, dass sich Menschen darauf ansiedeln, Dörfer gründen und Felder urbar machen konnten. So wurden auch die Dörfer Tarmo und Wustrau gegründet, wie zwei durch Sumpf und Moor voneinander getrennte Inseln in dem überschwemmten Gebiet. Die Riesen beobachteten neugierig das emsige Tun der Menschen. Sie selbst verstanden es nicht, zu pflügen und zu säen und sich Nahrung zu schaffen, und dabei war ihr Hunger so gewaltig wie ihre Größe. Wie staunten sie, als die ersten Ernten eingebracht wurden, und sie traten vor die Erdwürmer, wie sie die in der Erde grabenden Menschlein nannten, und verlangten Jahr um Jahr ihren Anteil. Die Menschen in den Dörfern des Luchs, so hart sie auch arbeiteten, blieben arm. Der Sandboden gab nicht viel her, die Wasser des Moores stiegen und überschwemmten die Felder, Fröste verdarben die Saat oder die Ernte. Und die Riesen mit ihren Forderungen brachten die Bauern oft in große Not. So begannen die Bauern, sie, ohne deren Kraft es im Luch keinen Raum für ihre Dörfer und Felder gegeben hätte, als ihre Feinde zu betrachten. Ach, da liegt er wieder faul in der Sonne, dieser riesige, fette Säugling. Hat nichts, arbeitet nichts, will von uns gefüttert werden. Oh. Vater, warte, ich kann auf einen Sack tragen. Ach, was Sack. Als ob das Wichtigste wäre. Ich hab doch gesehen, wie viele Säcke draußen vor der Mühle stehen. Ganz Tarmo pilgert zu uns den Kiegeberg hinauf. Wie die Leute mich ansehen, wie die murren, als ob ich den Wind blasen machen könnte. Der da könnte das. Der hat die Puste. Gib mir ein Glas Milch herüber. Stattdessen legt er sich breit auf unseren Berg und versperrt mir mit seinen langen Beinen den Weg. Dieser... Vater, bitte, lass mich doch. Ins Kraut geschossene Unnütz. Bleib du in der Küche! Marsch hinein! Aus Grazburo, musstest du mir die Frau nehmen? Soll ich zu dieser unsäglichen Plackerei auch noch eine Tochter erziehen? Hinein! Nimm die Flossen weg! Ah! Vater, pass auf! Du aufgequollener, lahmgelegter Riesenfurz! Heb dich hinweg! Vater! Das ist mein Berg! Herrje! Ein Erdwurm! Beinahe hätte ich ihn im Schlaf verdrückt. Was hat er? Warum rennt er gegen mein Bein an? Ich mach nicht mehr mit! Das erlaube ich nicht mehr! Das ist mein Berg! Was will er? Will er vielleicht auf die andere Seite hinüber? Oder eben hier eine seiner Spuren graben? Erdwürmer. Wer soll die verstehen? Müssen Sie unbedingt auf meinem Kiekeberg Ihr verrücktes Flügelding setzen? Das dreht sich sowieso nie richtig. Ob ich mal in die Flügel blase? Besser nicht. Sonst geht es noch kaputt. Warum dreht sich das bloß nicht? Verstehe ich nicht. Wozu auch? Sollen die machen, was sie wollen. Wenn sie mir nur genug Körner haben für mein täglich Brot. Ich lege mich wieder aufs Ohr. Oh, meine Knochen. Ich hab mich wund gelegen. Was ist denn das? Unglaublich. Tatsächlich. Wirklich wahr. Ein Riese. In Wustrau. Was ist denn das für ein Blödian? Im Rock. Und was steht ihm da so rund auf der Brust? 1, 2 Buckelchen. So rund. Nein. Eine Frau. Nein. Endlich eine Frau. Dass es so etwas noch gibt. Oh, was für ein Zopf. Die Waden. Ich werde eine Frau haben. Hurra! Hey, du da! Hey, oh, hey! Sieh her, ich bin es, dein Mann! Ja, ist denn das möglich? Das Weib sieht mich nicht. Auf meinem Kiekeberg, in meiner ganzen Größe. Hier kann mich doch niemand übersehen. Hey! Vater, Vater, wacht auf! Was? Wie? Es donnert? Wind zieht auf? Aus den Federn, in die Mühle, Korn in die Schütte. Kommt ans Fenster. Zieht's von Wustrau auf. Wenn's von Wustrau rüber gewittert, da bringt's Wind. Oh. Ja, das ist aber merkwürdig. Es ist der Riese. Ach was. Ja. Ihr habt ihn zornig gemacht. Liebes Herr Jottchen aus Graz-Buro, soll ich denn immer stillhalten? Tochter! Vater! Ja, ja, es ist ja schon wieder gut. Gib mir deine Hand. Was wird er denn wollen? Ja, ja, seine 100 Sack Mehl. Soll er die sich doch selber malen? Ich kann sie ihm nicht geben. Aber warum hat er die Steine nicht auf uns geworfen? Warum nach Wustrau? Liebes Herr Jottchen aus Graz-Buro, das fehlte zu all der Not und Plackerei, dass wir uns nun darüber auch noch Gedanken machen. Der Riese, der so lange auf dem Kiekeberg gefaulenzt, hatte ungefüge Steinblöcke aus der Umgebung Tarmos zusammengeschleppt und sie hinüber auf die andere Seite des Luchs geschleudert, damit das Riesenfräulein auf ihn aufmerksam werden und seine gewaltige Kraft bewundern sollte. Oh, Weib! Ha, was bildet die sich ein? Die hat mich gesehen. Mich riesigen, mächtigen, stattlichen, ansehnlichen, schmucken Kerl. Die hat mich genau gesehen. Ja, die hat gesehen, wie ich mit Felsbrocken jongliert habe. Ja. Und guckt nicht rüber zu mir. Oh, diese Riesenschlampe, ja, der werde ich zeigen. Die soll mich kennenlernen. Ja, schließlich bin ich der Mann. Die hat mir als Weib zu gehorchen. Ein Schritt und ich bin in Wustrau. Pack sie mir auf den Rücken. Ja, die hole ich mir. Oben auf dem Mühlenberg von Wustrau stand Christoph, der Sohn des Wustrauer Müllers, und sah, wie die Bauern von den Feldern flohen. hinter ihm. Die Mühle drehte sich. Ganz anders als die von Tarmo hatte sie immer guten Wind. Aber was nutzte das? Die Bauern in Wustrau brachten niemals so viel Korn ein, dass es für die Mühle genug zu mahlen gegeben hätte. Verfluchtes Tarmo, das einen Riesen nährt. Und wissen nicht, mit ihm umzugehen. Diese fetten, wohlleibigen Säcke. Keine Ahnung, was das heißt, auf solchen Feldern rackern müssen. Lassen ihren Riesenfelsbrocken auf unsere Äcker schmeißen. Ich will nicht mehr. Heute muss ich es dem Vater gestehen. Er soll mir mein Erbe auszahlen. Ich gehe fort. Verstößt er mich nicht, zahlt er mich aus, dann kaufe ich mir eine Fiedel. Ich kaufe mir eine Fiedel und ein paar feste Schuhe und einen Ranzen und gehe auf Wanderschaft. Hey! Wiedele, Wiedele, hinterm Städtele hält der Bettelmann Hochzeit. Ich zieh in die Stadt, ich werd Musikant. Das wird ein Spaß, yeah! Ich mach's nicht so wie der Vater, ich mach's nicht so wie die Brüder. Ich mach's anders mit meinem Leben, anders als ganz Wustrau. Juhu! Ich pfeif auf alles! Hey, Riese, ich pfeif auf dich! Der Riese hatte sich aus dem Luch wieder hinauf auf seinen Kiekeberg gerettet. Er war nass bis auf die Haut und zitterte vor Kälte. Ja, sieh da, sieh da, sie macht Feuer an. Ja, das ist recht. Grad dämmert es, die Nebel steigen, da ist ein warmes Feuer gut. Ja. Was hat sie denn da? Ein Kesselchen. Ja, ja, ja, ich möchte zu gerne wissen, was sie im Kesselchen zusammenbraut. Ja. Ah, der Wind steht günstig. Oh. Oh, das ist ein Riecherchen. Oh, das ist ein Schnüffelchen. Oh, das gäbe ein Schmeckerchen. Ah, hinüber! Ich muss. Ach, das Weib muss mir gehören, sonst wird so ein Elend das Ende nehmen mit mir. Mit oder ohne Luch. Das Luch ist stärker als ich. Aber ob es überall gleich stark ist? Ich bin nicht abgesoffen, nur beinahe. Wenn ich die beinahe Stelle wiederfinde im Luch, ja, wenn ich sie rüber bis nach Wustrau verfolgen kann, dann könnte ich, ja, ja, ja, dann könnte ich die mit Sand zuschütten. Ja, so eine beinahe Stelle, das muss doch zu schaffen sein. Der Müller muss mir seine Säcke geben. Ich füll Sand rein und dann... Huch, hey, rein ins Luch. Huch, hey, rein ins Luch. Ja, ich komme. Ich baue mir einen Damm und komme über dich. Mit trockenen Füßen. Ja, ich bin stark. Ich bin ein Riese. So laut der Müller wetterte und seine Tochter klagte aus Angst um ihren aufmüppigen Vater, der Riese nahm ihnen die Säcke fort. Zuerst die leeren, und als er die prall gefüllt mit märkischem Sand in Luchnähe gestapelt hatte, ließ er sich die vollen zeigen und schüttete sie aus. Einen nach dem anderen, so dass die gesamte Kornernte, die die Tarmoer den Kiekeberg hinaufgetragen, damit der Müller, wenn endlich Wind käme, jedem seinen Teil zum Mehl mahle, verstreut lag. Und auch in diese Säcke schaufelte der Riese den grauen märkischen Sand, als sei er eine Kostbarkeit, und machte sich daran, die so gefüllten Säcke zu den anderen zu tragen. Immer wieder ging sein Blick voll Sehnsucht nach Wustrau hinüber. Die Riesendame hatte sich wohl zum Bleiben entschlossen. Das Herz des Riesen klopfte heftiger, hoffend, es sei um seinetwillen. Aber das Riesenfräulein beachtete ihn nicht. Die Hand des Riesen fiel hinunter. Seine eben erst erwachte Unternehmungslust wurde, noch ehe er sein Vorhaben recht begonnen, von einem ihm bisher unbekannten Gefühl erstickt. Oh, mein Bauch, das zwickt und drückt, als hätte ich den Sand nicht in die Säcke, sondern in meinen Wanst geschaufelt. Oh, meine Schultern, was ist das? Ich bin krank. Ich muss mich auf meinen Kiekeberg legen, das Gesicht bedecken, ausruhen, vergessen. Könnt ich das Riesenweib vergessen? Mein Bauch! Au! Oh, mein Kopf! Halt! Erdwurm! Stehen geblieben. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Oh, was willst du von mir? Au, du tust mir weh. Lass mich los. Hilfe! Hilfe! Ich habe Angst. Das ist mir zu hoch. Ich falle. Loslassen. Nein, nein, festhalten. Hab Mitleid mit mir. Bitte, bitte, bitte. Tu mir nichts zuleide. Ich bin doch nur ein Musikant. Ein Musikant? Du kommst mir gerade recht. Los, spiel auf. Ja. Ja. So war Christoph, noch ehe er die Stadt erreicht hatte, in die Gewalt des Riesen geraten. Und der Riese wollte sein erstes Publikum sein. Aber wie spielte Christoph? Es tönte so ängstlich und jämmerlich, wie er sich fühlte. Etwas Lustiges. Verstanden? Ich will lustig sein. Ich versuch's. So wie vorhin. Genau das, was du eben vorhin gefiedelt hast, das hat mir gefallen. Das hat mir gut getan. Weißt du, mit mir ist's nicht geheuer. Ich bin krank. Ich bin müde, muss wohl sterben. Ein Weib ist schuld. Ich glaubte, es wäre zu meiner Lust erschienen. Und nun? Spiel mir was Lustiges. Lass mich erst runter. Dann höre ich dich nicht richtig. Runter, hab ich gesagt. Aber sofort! Sonst gibt's keine Musik. Was hast du gesagt? Was hast du zu sagen? Mir, du Erdwurm, einem Riesen. Ich zeig dir, wer hier das Sagen hat. Wenn du nicht fiedeln kannst, nicht pfeifen, dann will ich dir etwas anderes aufgeben. Und der Riese packte eine Handvoll Säcke, gefüllt mit Sand, und schritt, in der anderen Hand den Christoph, vorsichtig ins Luch. Spute dich! Den Sack ausgeschüttet, oder soll ich dir Beine machen? Voran! Ich will's ja tun! Nur halte mich! Lass mich nicht ins Luch fallen! Jetzt hat er wohl gelernt, wer hier der Stärkere ist. Christoph hob den Sack mühsam an und schüttete ihn aus. Und so tat er es mit dem nächsten Sack und dem nächsten und so fort. Kaum aber waren die Säcke geleert, beugte sich der Riese, der breitbeinig bis über die Knie im Luch stand, zum Ufer hinüber, so dass Christoph sich angstvoll an seinen Daumen klammerte und griff eine weitere Handvoll Säcke herüber. Und die Schufterei ging von neuem los. Ist es? Noch nicht genug? Was gibt's da zu gackeln? Es dämmert schon. Gib Acht. Jetzt geht in Wustrau drüben ein Feuer an. Behalte es im Auge. Wenn du den Sand ausschüttest, halte das Feuer mit den Augen fest. Ich kann nicht mehr. Siehst du das Feuer? Ja. Hau. Ruck. Oh. Und das Weib. Das ist sie. Die muss ich haben. Du hilfst mir, den Damm bauen bis Wustrau. Dann hol ich sie mir und du bist frei. Kannst du was sehen? Das Feuer. Und der Sand. Was soll sein mit dem Sand? Der ist verschwunden im Luch. So wolltest du es doch. Siehst du ihn nicht? Solange ich ihn schüttete, konnte ich ihn sehen, bevor es dunkel wurde. Jetzt sehe ich nichts mehr. Und der Damm? Nichts. Dann wollen wir gehen. Gibst du mich endlich frei? Wir machen morgen weiter. Jetzt wollen wir schlafen. Hey, was soll das heißen? Wo? Auf meinem Kiekeberg. Hier, wir sind schon da. Ich gebe dich beim Müller ab. Erdwurm zu Erdwurm. Da kannst du dich ausruhen, wie du es gewohnt bist. Hey, Müller, mach auf! Schläft er schon? Los, rein ins Loch. Morgen in der Früh erwarte ich hier. Und stehst du nicht bei Fuß, dann... Ach, liebes Herr Jottje aus Kratzburo, hilf, der arme Kerl. Kannst du aufstehen? Nicht genug, dass er mit Steinen schmeißt. Es müssen Menschen sein. Hast du dich verletzt? Wird immer schlimmer mit dem Ungeheuer. Wo soll denn das noch hin? Das frage ich euch. Es ist doch euer Riese. Was? Das klingt ja so, als hätten wir uns diese Plage angeschafft. Steine schmeißen. Nach Wustrau. Ins Loch stapfen, dass die Brühe nur so schwappt. Nach Wustrau. Was habt ihr denn immer zu mit Wustrau? Ich komme von da. Von wo kommt ihr? Durchs Luch. Das ist unmöglich. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wer seid ihr denn? Was habt ihr hier bei uns in Tarmo zu suchen? Euer Tarmo interessiert mich nicht. Ich wäre nicht hier, wenn euer Riese nicht... Das ist der Riese. Ihr denkt wohl, ich bin dumm. Ich hab euch mit dem Riesen schaffen sehen unten am Luch. Den ganzen Tag. Ihr steckt mit ihm unter einer Decke. Was habt ihr ausgeheckt? Heraus damit. Aber Vater... Sein Gefangener bin ich! Sein Spielzeug! Seht ihn euch doch an, Vater. Er ist erschöpft, zerschunden. Ja, ja, das ist auch wieder wahr. Oh, liebes Herr Jottje aus Kratzbubero, was ist denn nun richtig? Ich muss weg! Verfluchter Riese. Er liegt vor der Tür. Nein. Ich will hier in nichts hineingezogen werden. Gibt's eine Hintertür? Du bist doch viel zu schwach. Wen wird der Zorn des Riesen treffen, wenn er euch morgen früh nicht mehr hier findet? Mich, meine Tochter, meine Mühle. Und ich? Was wird aus mir? Weit kannst du eh nicht mehr laufen. Und wer ist weiter? Mit einem Schritt holt dich der Riese ein. Setz dich zu Tisch. Ich mach die Suppe warm. Christoph gab auf. Die Suppe schmeckte, sie wurden ruhiger. Und Christoph erzählte, wie er den Sand aus den Säcken hatte ins Luch kippen müssen. Ich bring dem jungen Mann die Pferdedecke. Ihr könnt hier übernachten. Der Herd hält bis zum Morgen warm. Hilf mir, die Schuhe ausziehen, Müllers Tochter. Deine Füße sind geschunden. Ich will sie dir waschen. Ich habe eine Salbe. Ich bin weit gegangen mit den neuen Schuhen. Hab mich verlaufen. Wollte in die Stadt. Ich wanderte drauf los, ums Luch herum, das jeder fürchtet. Der Nase nach und nur das Bild von meiner Stadt im Kopf. Gib mir deinen Fuß. Es wurde immer düsterer und an den Füßen nasser. Still war es. Wie bei den Toten. Da nahm ich meine Fädel. Die Nacht verbrachte ich im Moor, an einem Baum geklammert, die Füße zwischen seinen Wurzeln gestemmt. Ich schloss kein Auge aus Angst. Die Moorgeister könnten mich zu sich holen. Als der Morgen graute, fand ich den Weg nicht mehr. Und doch bist du hier angekommen. Ich lief da, wo es trocken war und meine Füße Halt fanden. Eine Sanddüne, ein gestürzter Baumstamm. Dann sah ich euren Berg, die Mühle drauf. Ich dachte, Menschen, und ich bin gerettet. Da zog ich die Fiedel wieder und spielte mir eins auf. Da packte mich der Riese. Der widerliche Popanz! Hier ist eure Decke. Ich lasse euch allein, junger Mann. Doch glaubt nicht, ihr könnt einen alten Mann überrumpeln. Er wird bleiben. Still, Tochter. Ab ins Bett. Ich will ihm noch den zweiten Fuß. Ich nehm's für Gastfreundschaft, was ihr und eure Tochter mir getan. Dann ruhige, ruhige Nacht. Der Riese faselte von einem Damm, den er durchs Luch nach Wustrau bauen will. Einen Damm? Den Bären kann er sonst dem aufbinden. In Wustrau soll es eine Riesin geben. Ich bin aus Wustrau. Eine Riesin, nie gesehen. Wenn ich Waffen hätte, stark genug, um den Riesen... Leise. Wenn der Vater hört, dass ich noch bei dir bin... Der Popanz jammerte mir vor dies und das. Er wollte mich wohl glauben machen, er sei verliebt. Als ob ein Untier fühlen könnte. Wenn der Riese zu dir spricht, sich dir anvertraut, frag ihn doch, wie er das machen will mit dem Dammbau. Denk dir, ein Damm, wenn es doch möglich wäre. Wenn es die Riesin gäbe und der Riese hätte sich was ausgedacht. Der Riese hätte sich was ausgedacht. Als ob der denken kann. Der ist doch nicht wie wir. Der will nur eins. Mich fertig machen. Mit dem Riesen sprechen wie mit unser einem. Niemals. Tust du es für mich? Wieso für dich? Wie käme ich dazu? So. Fertig. Leg die Füße hoch. Das tut gut. Wie die Salbe kühlt. Komm her. Wie heißt du eigentlich? Müllers Tochter. Und weiter? Was? Weiter? Weiter nichts? Du sollst mir deinen Namen sagen. Ich sagte ihn dir. Du sagtest Müllers Tochter. So ruft mich jeder. Wie das? Weil ich des Müllers Tochter bin. Du kannst schön lachen. Schlaf gut, Christoph. Schlaf gut. Ich will dir einen Namen geben. Christoph schlief ein. Die Müllers Tochter aber... kroch durchs Küchenfenster aus dem Haus. So leise, so ohne jede Erschütterung, dass der schnarchende Riese nichts hörte noch spürte, selbst nicht, als sie mit angehaltenem Atem ganz dicht an ihm vorbeischlich. Dann raffte sie den Rock und lief so schnell sie konnte den Kiekeberg hinunter. Das Luch. Schwarz lag es in der schwarzen Nacht. Die Müllers Tochter hielt den Atem an. Sie fürchtete sich sehr. Der weite Weg ums Luch herum und die Gefahr, vom Wege abzukommen. Moorgeist und Irrlicht. Trotzdem, sie musste nach Wustrau sehen, ob es die Riesin gibt. Die Nebel fielen. Frierend und nass vernahm die Müllers Tochter, noch ehe sie in Wustrau eingetroffen, eine seltsame Melodie, als ob das Luch singen könnte. Aber es sang nicht das Luch, es war die Riesin. Sie saß am Feuer, rührte sich nicht und sang. Ein seltsames, wortloses Lied. Der Müllers Tochter war, als ob sie es verstand. Sie trat näher. Lauter. Du musst leise sprechen. Damit ich dich verstehen kann. Sonst verstehe ich dich nicht. Inzwischen war auch der Riese auf seinem Kiekeberg erwacht. Er räkelte sich nicht erst lange wie zu Zeiten, bevor er die Riesin entdeckt hatte, sondern sprang schnell und geschickt auf seine Riesenfüße. trug Christoph ins Luch und Christoph musste wie tags zuvor die sandgefüllten Säcke, die ihm der Riese reichte, ausschütten. Und während die beiden wortlos schufteten, hatten die Riesin und die Müllerstochter eine gemeinsame Sprache gefunden. Der ist so dumm wie groß. Er glaubt, ich lieb ihn nicht. Ich lieb ihn. Und wie? Ich möchte ihn an meinen Busen reißen. Ihn quetschen, drücken. Wie findest du ihn? Er ist gut gewachsen, hat einen prächtigen Bart, ist stark, zwar nicht sehr klug, aber dafür gut. Gut? Gut. Nur eben dumm. Was steht er mit kalten Füßen im Nassen? Das Luch zuschütten, das er umgehen kann. Warum tut er es nicht? Weil er nicht weiß, was Liebe ist. Du liebst. Ich? Wen denn? Für den du einen weiten Weg gegangen bist. Christoph, ich weiß doch gar nichts von ihm. Ich rede vom Lieben, nicht vom Wissen. Nein, was machst du? Keine Angst. Halte dich fest. Ich hebe dich ganz langsam hoch. Kannst du ihn sehen? Nein. Siehst du ihn nicht? Den großen, dummen Kerl? Ich suchte Christoph. Der ist zu klein, als dass du ihn über die Entfernung erkennen könntest. Aber sieh dir meinen an. Glaubt, es geht im Leben nur um eins, der Stärkere zu sein. Christoph glaubt das auch. Bevor er nicht von seinem Wahn geheilt ist, kriegt er mich nicht. Und Christoph? Was wird aus ihm? Wenn der meine geheilt ist, wird der deine frei sein. Ja, dann müssen wir gemeinsam überlegen. Gut, dass du gekommen bist. Die Riesin und die Müllerstochter fassten einen Plan. Wenn die Dunkelheit hereinbrechen würde, sollte die Riesin ihr Feuer an einem anderen als dem gewohnten Platze anfachen und so den Riesen in die Irre führen, der sich beim Bau des Dammes, wie die Müllerstochter von Christoph erfahren hatte, nach dem Schein des Feuers richtete. Hey, was ist los mit dir? Ich steh mir die Beine in den Wanst und du? Was noch? Behalt das Feuer im Auge. Gestern um dieselbe Zeit war doppelt so viel Sand ins Luch gekippt. Hey, beeil dich! Hoch mit dem Sack! Ich kann nicht mehr. Hey! Ich seh nichts! Verlierst du die Richtung? Wohin schüttest du denn den Sand? Wir wollen nach Wustrau. Was ist mit dem Damm? Kein Stück gewachsen ist er seit dem Abend. Ich werd dich. Das Luch ist schuld. Keiner kann das Luch besiegen. Ich bring dich um. Ich bin sowieso halb tot. Ja, das könnte dir so passen. Los, beweg dich. Wir machen weiter. Ich gebe nicht auf. Der Kampf ist noch lange nicht entschieden. Der Müller war aufgebracht. Er hatte sich um seine Tochter gesorgt und bis in die Nacht hinein auf sie gewartet. Endlich war sie heimgekehrt. Er atmete auf. Da stieß der Riese wieder diesen Christoph in sein Haus. Noch einen frohen Tag überlebe ich nicht. Gib nicht auf, Christoph. Ich habe die Riesin gesehen. Was? Oh Gott, zu dem Riesen eine Riesin noch? Drüben in Wustrau. Und die Müllerstochter erzählte den beiden finster dreinblickenden Männern, wie sie die Riesin gefunden und was sie mit ihr besprochen hatte. Der Riese will dich nicht quälen. Er glaubt an den Damm. Nur wird es keiner. Das habt ihr euch fein ausgedacht. Jetzt kann ich mich ohne Sinn zu Tode plagen. Der Riese soll begreifen, dass er auf dem falschen Weg ist. Der doch nicht. Das weiß die Riesin auch, dass er nicht besonders schnell im Kopf ist. Aber böse ist er nicht. Ach, wo? Macht mich nur kaputt. Ohne Absicht. Er ist kein Untier. Die Riesen können fühlen. Nur verstehen sie von uns so viel, wie wir von ihnen. Nichts. Du jedenfalls verstehst die Riesen besser als unsein. Tochter, liebes Herrjottchen aus Graz-Buberow, was ist mit dir los? Hört auf! Dann sag es doch dem Riesen. Verratet ihm den Plan. Soll mir der Riese glauben? Ich glaubte ihm niemals. Du bist aus Wustrau, wie die Riesin. Sag ihm, du kennst sie. Sag, dass sie ihn liebt. Er soll zu ihr gehen, ums Luch herum, langsam und leise. Er soll ihr Lied anhören, warten, was sie sagt. Hör auf zu weinen. Müllers Tochter, Schönste, es geht nun einmal nicht. Du träumst. So blieb alles, wie es war. Und die Müllers Tochter schien den weiten und gefährlichen Weg nach Wustrau umsonst gemacht zu haben. Andern Tags holte der Riese Christoph zum dritten Mal. Hä? Wo ist mein Damm? Hier? Oder da? Da drüben? Was hast du getan? Wo ist mein Sand? Hier stehe ich, im Luch. Ich kann hier stehen. So flach ist es. Wir haben 100 Sack geleert und nichts von einem Damm. Mich schreist du an, aber dich an der Nase herumführen lassen von einem Weib? Was sagst du? Du machst doch alles, wenn's nur für diese Riesenschlampe ist. Den größten Unsinn. Einen Damm. Und die trickst dich aus. Die macht sich lustig über dich und mich. Mach mich nicht rasend. Sag, was du weißt. Ich werd mich hüten. Komm doch selber drauf. Du, ich drück dir die Luft weg. Sag's. Ja, ja. Die Müllers Tochter. Na. Aus Angst verriet Christoph dem Riesen, was die Müllers Tochter und die Riesin verabredet hatten. Der Riese gab Christoph daraufhin frei. Er verließ das Luch und marschierte auf den Kiekeberg. Du kannst noch so wüten, Riese. Du bist doch so unglücklich wie ich. Du liebst die Riesin und sie antwortet dir nicht. Ich liebe Christoph und bin ihm gleichgültig. Mach mit mir, was du willst. Schlimmer kann's nicht werden. Genau. Schlimmer kann's nicht werden. Der Riese wurde plötzlich still. Er sah sich den Erdwurm an, dieses ihm so fremde und seltsame Wesen, und entdeckte ein Mädchen, das zu fühlen vermochte wie er. Es war zwar klein, aber schön, ein Weiblein, das ihn verstand. Es verstand ihn sogar besser als er sich selbst. Er hielt es auf der Hand und führte es dicht vor sein Gesicht. Zärtlich pustete er in seine Haare, die so hell wie die der Riesin waren. Das Weiblein lächelte, da lächelte er auch und hoffte, sich zu trösten in einer Heirat mit der Müllers Tochter. Die erschrak. Ich bin doch viel zu klein. Na und? Niemand ist vollkommen. Ich bin selbst groß genug. Neben mir sollst du auf dem Kiekeberg sitzen und herabschauen auf das ganze Land. Es soll dir gehören, soweit mein Auge reicht. Ich schenke es dir. Und die Riesin, ihr wolltet doch... Die hat mich schwer enttäuscht. Und wenn sie euch doch liebt? Die kriegt mich trotzdem nicht. Soll sie am eigenen Leib erfahren, wie weh das tut. Das hat sie nun davon. Aber habt ihr bedacht, dass wer mich heiratet, der neue Müller sein muss? Na und? Bin ich eben Müller. Der Müller überlegte nicht lange, als der Riese ihn um die Hand seiner Tochter bat. Einen besseren Schwiegersohn und Erben für seine Mühle hätte er sich nicht ausdenken können. Den er hatte fürchten müssen, würde bald statt seiner alle Arbeit tun. Wir haben Wind! Kommt schnell, Herr Riese! Die Flügel drehen sich wieder. Beugt euch zu meiner Mühle runter, Schwiegersohn, und seht, wie die Flügel klipp-klapp, klipp-klapp festgemacht sind an der Flügelwelle, die das Kammrad dreht. Fiep, fiep! Und das Kammrad treibt über das Stockgetriebe den Mahlstein an. Wie? Was? Wo? Hier herum. Durch dieses Fenster müsst ihr schauen. Das Fenster, welches? Hä? Ja, rulle-bumm. Hört ihr den Mahlstein gehen? Ich weiß nicht. Draußen die Flügel. Klipp-klapp, drin das Korn. Riss. Da hebt sich mein Gemüt. Fiep, riss. Rulle-bumm, klipp-klapp. Ich will's versuchen. Klipp, bum, bum, bum, wira. Ihr werdet das schon noch lernen. Beugt euch runter. Nein, nicht dahin. Weiter nach oben muss euer Auge sich drehen. Hier, meine ich. Das ist der Sammler für das Mehl. Hier fällt es durch und hier die Sackabfüllung. Mhm. Über die Säcke müssen wir ja auch noch ein Wörtchen reden. Mhm. Da gehört kein Sand hinein. Die Säcke will ich sauber ausgeschüttet wieder haben. Und was wir noch probieren müssen, ich meine, ihr könnt sogar den Wind ersetzen. Ihr habt doch starke und gesunde Lungen. Na nun, nun, nun, ich will euch nicht so nahe treten, aber wir werden es zur rechten Zeit erleben, ob eure Puste reicht und ihr sie mit Geschick zwischen die Flügel blasen könnt. Ich gehe die Säcke holen. Ja, brav, ein guter Kerl. Das hätte ich nicht gedacht. Ach, liebes Herr Jottchen aus Kratzbuho, ich sehe mich schon sitzen im Binsenstuhl und meine Pfeife schmauchen. Die Tochter rührt im Topf. Es duftet lecker und der Schwiegersohn mit Riesenkraft ist froh am Werk. Ach, liebes Herr Jottchen aus Kratzbuho. Die Müllers Tochter war gerade dabei, das Hochzeitsmahl vorzubereiten, als Christoph am Küchenfenster erschien. Er sah sie an. Ich glaubte, du seist längst fort. Du nimmst den Riesen. Es muss ja weitergehen. Was treibt ihr euch denn noch hier herum? Ach so, ja, die Fiedel. Ich hol sie euch gleich. Aber dann marsch. Es tut mir leid. Vielleicht kannst du mir eines Tages verzeihen und dich erinnern an einen... Glück auf den Weg, Herr Musikant. Adieu. Adieu. So, hier sind die Säcke ausgeschüttet, sauber. Ich habe sie in den Wind gehalten, bis er das letzte Sandkorn ausgeblasen hat. Dann schaufelt gleich das Korn hinein. Was? Und tragt es zu der Schütte. Ihr wisst ja, wo sie ist. Schluss. Schluss. Aus. Ende. Treibt auf euer Mühlberg, was ihr wollt. Lasst mich in Ruhe. Ich ziehe aus dem Land. Was? Der Wind geht? Was soll denn das heißen? Und meine Tochter, ihr habt euch hier versprochen, wollt ihr wohl bleiben? Halt! Oh, oh, liebes Herr Jottje aus Kratzbubro, jetzt bin ich wieder ohne Schwiegersohn. Ich würde euch einen geben, wenn eure Tochter... Wie hier? Ein Musikant? Nein, nein, nein, nein. Nein, nein. Musikanten haben wildes Blut. Ihr könnt nicht leben in der Einsamkeit des Luchs. Ihr werdet doch nie ein Müller. Ihr seid ein Musikant. Ich bin selber eines Müllers Sohn. Hört. Ist das wahr? Aber ihr seid nicht dort, wo eures Vaters Mühle steht. Ihr wollt nicht Müller sein. Nein, nein, nein. Macht euch fort! Ich will ein Müller werden. Und wenn der Sturm im November dem Haus das Dach abträgt? Ich bring's in Ordnung. Und der Winter uns einschneit? Ich schaufle uns frei. Und der Frühling Wasser bringt statt Blumen und die Mühle zu einer Insel im See macht? Vater, es ist genug. Freue ich mich auf den Sommer! Oh... Liebes Herr Jottje aus Kratzbubo, aber auch. Ich darf nicht mäkeln. Ich nehme dich, Christoph. Wer hat dich gefragt? Ich frag sie. Ich werde sie immer fragen. Ja. Hochzeit wurde gehalten. Für 3 Tage und 3 Nächte alle Sorgen vergessen. Christoph spielte die Fiedel. Und ganz Tamo sang und lachte, und zu guter Letzt gab auch der Müller sein schiefes Gesicht auf und tanzte mit. Jetzt ist es still. Jetzt sind wir Mann und Frau. Und meine Eltern wissen nichts davon. Die Brüder... Wir hätten doch nach Wustrau sollen. Ach, was? Meinst du, sie hätten sich wie du und ich ums Luch gewagt? Den langen Weg? Ich denke manchmal, wir haben es nicht genug bedacht, die Riesin und ich. Vielleicht wäre ein Damm doch möglich gewesen von Tamo nach Wustrau. Stell dir vor. Bitte nicht. Wir hätten all das Korn, das unsere Mühle nicht mehr mahlen kann, nach Wustrau rüberbringen können, in die Mühle deines Vaters. Ein Damm, wenn du es geschafft hättest. Niemals. Gemeinsam mit dem Riesen. Bloß gut, dass der verschwunden ist. Auf einen Nenner wären wir doch nie gekommen. Ach, es wird nun weitergehen wie bisher. Dreht sich das Mühlrad placken Tag und Nacht, dreht es sich nicht, die Sorgen, die grimmigen Gesichter der Wartenden. Ich werde mich nicht grämen, wenn die Mühle sich nicht dreht. Habe ich doch wenigstens Zeit für meine Fiedel. Ich werde vor die Mühle treten und den Leuten aufspielen, dass ihnen beim Hopsen der Grimm aus den Gesichtern fällt. Das tu mal, Christoph. Du kannst schön lachen. Komm zu Bett. Ich will dir deinen Namen geben heute Nacht. Und Christoph gab der Müllers Tochter einen Namen, den kein anderes Mädchen trägt auf der ganzen Welt. Den Riesen vom Kiekeberg aber sah kein Tamor je wieder. Und auch die Riesin von Wustrau wanderte aus. Sie sollen sich nie getroffen haben, der Riese und die Riesin. Sie haben nicht Hochzeit gehalten, und darum gibt es heute auch keine Riesen mehr. Aber Dämme gibt es und das Luch ist zu den meisten Teilen trockengelegt. Wo früher Frösche quakten und Gänse schrien, dröhnen heute Autos und Lastkraftwagen, Flugzeuge tösen, Telefone schrillen. Kurz geworden sind die Wege. Aber ob wir einander näher kommen, ob wir uns hören, ob wir uns verstehen, ob wir uns... Das war Der Riese auf dem Kiekeberg. Ein Hörspiel nach der gleichnamigen Sage aus der Mark Brandenburg von Carmen Blasejewski. Dramaturgie Christina Schumann. Es spielten der Müller Eberhard Esche, die Müllers Tochter Katharine Stojan, der Riese Jürgen Watzke, Christoph Götz Schulte, die Riesin Heide Kipp. Der Erzähler war Klaus Mannchen. Musik Thorsten Rateischak, Violine Jenny Kühn. Schnitt Sylvia Milchmeier, Ton Alexander Brennecke. Regieassistenz Ute Pinkert, Regie Wolfgang Rindfleisch. Eine Produktion des Deutschlandsender Kultur 1992.